Ja, hallo und herzlich willkommen zum 62. ConnenCast. Heute geht es um das System der Organisation oder auch ein bisschen allgemeiner um die Organisation im Allgemeinen. Da hatten wir bisher noch keinen speziellen Podcast zu. Wir hatten uns bisher nur im 10. Podcast damit beschäftigt, wer denn der große Boss der Organisation sein könnte. Und in Anlehnung an den im März erschienenen Sonderband, die Special Black Edition, wollen wir heute einmal besprechen, was es denn mit der Organisation auf sich hat, wer dahinter steckt und was sie eventuell vorhat. Ja, und mit dabei ist heute auch wie immer Clemens. Ja, seid gegrüßt. Dann ist mit dabei unser Stargast Kevin. Hallöchen. Und zu guter Letzt begrüße ich noch Benjamin. Hallo. Ja, Benjamin, freut mich, dass du auch mal wieder mit dabei bist. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Organisation. Ein paar allgemeine Fakten dazu. Die Organisation besteht ja eigentlich seit Beginn der Serie, also ist praktisch der Auslöser des Starts gewesen mit der Schrumpfung von Shinichi. Und aktuell sind ja bisher schon 8 Mitglieder bekannt, also sie wird immer erweitert und immer größer. Und nachdem Gin und Wodka ja am Anfang direkt dabei waren und eben die Schrumpfung verursacht haben, tauchen dann ja zum Beispiel andere Mitglieder auf, Pisco, Tequila, ganz aktuell Chianti Korn oder naja, nicht mehr so aktuell, aber eigentlich noch im Organisationsrahmen aktuell dann eben Kehr oder auch ganz aktuell Bourbon, der noch nicht enthüllt wurde. Und wir wollen heute im Podcast auch auf jegliche Spoiler verzichten. Also ihr könnt gerne zuhören, wenn ihr auf dem deutschen Stand seid. Ihr werdet keine Gefahr laufen, hier auf Spoiler zu stoßen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die einzelnen Abteilungen in der Organisation genau an. Da gibt es ja verschiedene Bereiche, die die Organisation abdeckt. Ganz oben steht natürlich der Boss, das ist ja klar, der immer noch nicht enthüllt ist. Da ist hier die Frage, wer das denn ist. Der könnt ihr auch gerne nochmal in den alten 10. Podcast reinhören. Da ging es ja darum, wer der Boss sein könnte und haben wir ein bisschen spekuliert. Heute wird es am Ende auch noch ein bisschen in die Spekulationsrichtung gehen, aber zuvor natürlich noch ein paar allgemeine Daten und da fangen wir natürlich mit den Abteilungen an. Es gab ja die große Abteilung der Giftentwicklung und da sind ja 3 bekannte Mitglieder aktiv gewesen. Sherry natürlich oder Ai Haibara, wie sie wahrscheinlich besser bekannt ist, und ihre beiden Eltern, Elena und Atsushi Miyano. Die sind alle 3 allerdings nicht mehr aktiv. Und jetzt ist die Frage, wer diese Entwicklung dort vorangetrieben haben könnte oder aktuell vorantreibt. In der ist Tat. Ja nicht, ist ja nicht dazu bekannt bisher. Da war es früher noch die Familie, ne? Ja, also ich glaube, dass jetzt aktuell beteiligt an der weiteren Entwicklung Wermut ist. Denn so wie man spekulieren könnte, könnte auch Wermut schon von dem Gift was genommen haben. Ich meine, sie ist ja verhältnismäßig zu jung vom Aussehen. Und eine Maske soll es ja laut Shuichi Akai nicht sein. Deswegen bin ich der Meinung, dass auch Wermut nicht nur als Versuchskaninchen gedient hat, sondern immer noch mit weiterentwickelt. Ja, Wermut stand ja auch im engen Kontakt zu Ai damals und ist ja auch immer noch beschäftigt, irgendwie Ai aufzuspüren, beziehungsweise damals und jetzt. Ja, und sie scheint dann persönliche Abneigung gegenüber Sherry zu haben, ne? Die Frage ist, Schuldzuweisung hatte ja Wermut eher gegenüber Sherrys Eltern geäußert. Das heißt, es könnte etwas mit der Giftentwicklung zu tun haben, weswegen Wermut sich so negativ über Sherry äußert und sie einfach beseitigen möchte. Vielleicht wollte Wermut noch jünger werden. Eis-Eltern stehen ja auch schon relativ häufig im Fokus der Organisation. Die werden ja ziemlich häufig genannt, wenn man das mal so vergleicht. In Verbindung mit dem Gift und scheint dort auch relativ wichtig gewesen zu sein, wenn man das mal so sieht. Sherry auch ziemlich wichtig und demnach versuchen die jetzt auch, sie zu beseitigen, weil sie eventuell ja Informationen haben könnte oder eventuell auch noch hat, was ja niemand weiß, weil sie das ja vielleicht auch verheimlichen könnte. Und ja, ist die Frage, wie sich das dann weiterentwickelt und wer aktuell beteiligt ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Wermut damit dabei ist. Ich glaube eher, dass sie in einem anderen Bereich aktiv ist und das einfach anderen überlässt und es einfach nur benutzt, sag ich mal. Auskostet, dass da eben geforscht wurde. Bisschen vielleicht Informationen hat, sie braucht ja Informationen, wenn sie wirklich mit dem Apoptoxin oder APTX verjüngt worden sein sollte, dann muss sie das ja gewusst haben, dass es eine Möglichkeit dazu gibt und dass man dadurch nicht zwangsweise stirbt. Ja, also das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass Wermut das überhaupt selber ausprobiert hat und selbst wenn, glaube ich, dass dann auch schon viel früher mal bekannt gewesen wäre, dass es halt nicht tötet, sondern halt verjüngt. Und ja. Ich glaube nicht, dass man bei der schwarzen Organisation irgendwas verheimlichen kann, vor allem Wermut nicht, weil sowas würde man optisch ja durchaus feststellen, wenn sich jemand verjüngt. Ja, wobei sie ja Connens und Eis Geheimnis ja für sich behält und ja, von daher ist natürlich die Frage, was ja, sie jetzt gut, genau aber weiß. Man weiß ja nicht, inwiefern oder wie weit Sherry in die Entwicklung ihrer Eltern überhaupt involviert war oder ist. Na, ich meine. Sie sollte ja nur weiterentwickeln. Ja, sie war ja erst 18 oder 19, als sie da rausgeschleust wurde. Also, ja, nicht rausgeschleust, als ihr entkommen ist. Und von daher, ja, wie du sagst, die Frage ist, wie viel weiß sie, wie viel kann sie wissen, wie viel wussten ihre Eltern? Ja, allerdings ist ja die Jahre, die ja die Sherry oder Ai und Conan zurück ja verjüngt wurden, sind ja 10 Jahre, sind die ja jünger geworden. Und bei Wermut wären das ja von Sharon zu Chris, wären das ja praktisch 20 Jahre. Das heißt, möglicherweise hat sie sich einer doppelten Kur unterzogen. Ja. Durchaus möglich, ja. Das ist ja die Spekulation, die es immer noch gibt. Ob es dann irgendwann mal aufgeklärt wird, ist die Frage. Oder ob Aoyama das schon wieder vergessen hat. Das kann ja bei ihm auch eventuell passieren. Ich hoffe nicht. Also das interessiert mich schon, was da mit Wermut wirklich am Gange ist. Ja, mich auch. Das ist ja schon ziemlich lange aktiv, seit Wermut eigentlich das erste Mal aufgetreten ist. Ja, nicht das erste Mal, aber seit der Konfrontation mit Jody eben am Hafen, mit dem Flugzeug oben drüber, ist es ja ja, bekannt sozusagen, oder wird ja spekuliert. Genau, da sieht man leider nur ihr Lächeln, mehr erfährt man nicht. Also sie gibt da keine klare Antwort. Ja, dann gibt es natürlich auch noch, abgesehen von der Giftentwicklung, der Bereich der Softwareentwicklung. Und da gibt es Mitglieder wie Tequila, die bestrebt waren, geschickt wurden, einen Softwareentwickler zu finden und zu engagieren, einen Software zu programmieren. Ja, die, wie Itakura sagt, der Menschheit, ja, die gefährlich sein könnte für die Menschheit und der deshalb aufgehört hat damit. Es ist, glaube ich, nicht ganz geklärt, was es damit auf sich hatte. Allerdings scheint die Organisation da doch auch in der Informationstechnologie, sage ich mal, interessiert zu sein, nicht nur in der Biochemie oder, ja, also, da ist, dürfte auch sehr interessant sein, was damit gemeint ist und was die vorhaben. Die Welt verändert sich natürlich mit der Zeit und Informationstechnologie ist ja heutzutage sehr bedeutend. Vielleicht wollen die da irgendetwas manipulieren, Banken ausrauben. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ja einen Hackangriff mit ihrem Programm, was sie entwickeln wollen, wagen könnten oder wagen wollen. Es ging ja auch schon um Politiker, die ermordet werden sollten. Richtig. Und wenn man einen Politiker, einen hohen Politiker ermordet, dann hat man schon wirklich genauso hohe Ziele. Also, wenn hier jemand Angela Merkel das Hirn wegpusten möchte, dann ist einem klar, da will jemand den ganzen Staat angreifen. Ganz Europa eigentlich mittlerweile, ne? Und wenn man mit so einem Programm wirklich Stromnetze lahmlegen könnte oder Produktion von bestimmten Sachen, keine Ahnung, oder ja, man kann ja alles mögliche lahmlegen oder für sich selber ja, nehmen, Besitz ergreifen durch Hackangriffe und da, also da ist Raum für Spekulation, der ist riesig. Wobei man ja sagen muss, also Conan ist ja in den 90ern gestartet und dass es da schon um so Cyber-Attacken... Also, das war Ende der 90er, also, war das. Ende der 90er, so war das mit Itakura, glaube ich. Ja, aber es ist ja auch schon in den Anfang... Also, das war ja damals noch nicht so populär wie heute, sage ich mal. Hat sich natürlich vielleicht entwickelt, aber vielleicht ist es ja doch zeitgemäß was anderes gewesen damals. Das ist eventuell... Bestimmt was anderes gewesen, aber er wird es umgeändert haben. Also... Conan, er muss ja mit der Zeit gehen und die Serie ist so alt, da wird er was geändert haben. Weil ja, Itakura zum Beispiel bis zu seinem Tod noch Disketten verwendet für sein Tagebuch. Später kommen ja dann CDs. Ja. Oder DVDs. In dem Bahnhof da, was versteckt denn Conan da? Da versteckt er eine CD oder eine DVD, ich weiß es nicht mehr. Ja, eine CD ist das, glaube ich, ne? Ja. Eine CD, ne? Ja. Es wird schon moderner. Also. Das stimmt, das sogar war mit doch so einer in der Plastikhülle. Gleichen Zeit, oder nicht? Das war der zugleichen, ja. Ja, auffällig ist ja auch zum Beispiel, dass auch Wodka ja mit involviert war, der ja damals irgendwie gar nicht mit der Softwareentwicklung in Verbindung stand, dass er einfach, also Wodka ist ja kein so hohes Mitglied, aber trotzdem, dass auch andere Bereiche damit reingezogen werden, also scheint schon die ganze Organisation zu betreffen und nicht nur einzelne Gruppen, sage ich mal. Also es scheint schon übergreifender zu sein, vielleicht auch international oder... Ja, stimmt. Denn Jin taucht ja schließlich auch nochmal kurz auf, ne? Ja, was die Organisation jetzt damit vorhat, ist dann die andere Frage. Und nicht zu vergessen, diese Frau am Telefon, die vielleicht Wermut ist. Das ist also auch ein Organisationsmitglied, wahrscheinlich Wermut, ne? Die dieses Zitat gegeben hat. Ja. We can be both, ne? God and the devil, since we are trying to race against the stream of time, oder was war das, ja? Das mit Wermut, auf jeden Fall. Das mit Wermut, Gin und Wodka ist ja auch so eine Sache, die müssen eigentlich in jedem Fall irgendwie mit eingebaut werden, habe ich das Gefühl. Also, was wäre denn ein Organisationsfall, wenn da Wermut, Gin und Wodka nicht auftauchen, wenn da nur das Chianti, stimmt, Korn, ja. Tequila auch immer, und sonst. Wenn Conan an die Organisation denkt und auf der Seite oder in dem Manga-Feld ist nicht genug Platz. Es sind immer mindestens Gin, Wodka und Wermut dabei. Mittlerweile ja auch gar nicht mehr Wodka, also der ist ja schon ein bisschen weiter weg jetzt in. Ja, die drei kommen halt am häufigsten vor. Früher halt nur Gin und Wodka, klar. Aber Wermut hat auch eine große Bedeutung. Und wenn mal mehr Platz ist, ja, dann tauchen halt auch Chianti, Korn und wegen mir auch Kia auf. Ja, ja, sind ja auf jeden Fall aktuellen Mitglieder. Ja, also zur Softwareentwicklung kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal wieder, denn es gibt ja auch noch ganz andere Felder, nämlich die wahrscheinlich eher bekannteren Felder, wie zum Beispiel, gerade haben wir es gehört, von Kevin, Chianti und Korn, die für Auftragsmörder sind, genauso wie Calvados und Numabuchi damals. Ja, die sind dann wirklich nur dazu da, um auch Zielpersonen auszuschalten. Wir haben es auch gerade eben gehört, Politiker waren auch das Ziel der Organisation. Und dann haben wir natürlich auch noch Spürhunde, wie Jody es sagt. Es sind auch eine eigene Abteilung der Wiedererkennung. Leute, die gerne sich verkleiden, wie es zum Beispiel Wermut sehr gut kann, ein Profi darin ist, oder auch in der Stimmenimitation. Und die ehemalige Mitglieder wie Sherry auch spüren sollen und wollen. Und Informationen beschaffen, die fallen dann unter diese Abteilung. Und dazu auch Bourbon, weil Jody ja gesagt hat, es ist ein neuer Spürhund ausgesetzt und der wahrscheinlich auch auf Sherry losgeht, nachdem Wermut ja nicht so erfolgreich war, ne? Ja, das ist meiner Meinung nach auch das größte Feld der Organisation mit der Wiedererkennung, dass man alte Mitglieder aufspüren will. Es gibt ja zahlreiche Mitglieder, die mal bei der Organisation waren, ausgetreten sind. Zum Beispiel Ai und Akai, um nur die größten zu nennen. Ich glaube, da war noch einer. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Numabuchi, der ja auch in der Mordabteilung ist, oder war. Ja, genauso erwähnenswert ist natürlich Shuichi Akai, der ja ebenfalls mal dabei war. Aber der aufgrund seiner Position beim FBI eben nicht so einfach auszuschalten ist. Beziehungsweise unter Ethan Hondo, ne? Offiziell noch tot ist. Genau, und Hondo. Ethan, genau. Ja, Ethan. Ethanol, ja. Ethan, ja. Kier war. Wobei man bei dem ja keine Ahnung hat, genau wie bei Kier. Wo wir gerade sagen wollten, man weiß gar nicht, er war mal dabei, aber genau, was haben die gemacht? Ist denn jetzt los mit denen? Was machen die? Was haben die getan? Und bei Kier könnte man natürlich vermuten, sie hatte eine hohe Position beim Nachrichtensender, ne? Dort war sie in der auch eine Art Informationsbeschaffung dann, ne? Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie da auch mit aktiv ist und ich meine, sie kann ja auch mit den Politikern Interviews führen. Nicht nur über sie berichten, auch nah an sie heran und. Ja, also Politiker ist auf jeden Fall sehr wichtig, da auch wieder einen Fuß in der Tür zu haben, wie James Black so gerne sagt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, gerade, dass Kia hat ja die Fähigkeit, Lügen aufzudecken. Richtig, ja. Von anderen Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel bestimmte Menschen oder alte Organisationsmitglieder gefoltert werden könnten. Oder ausgequetscht werden könnten. Da. Und Kier dann fragen muss, bla bla bla, und dann sagt er halt Antwort A oder Antwort B. Und wenn er halt B sagt und es ist falsch oder eben gelogen, bekommt er eins auf den Deckel von Wodka oder. Also ich könnte mir da schon einiges noch bei Kier denken. Ja, wobei ich da vorsichtig. Weil Aoyama wahrscheinlich nicht so weit denkt. Wobei ich da vorsichtig sein würde, also das mit den psychologischen Fähigkeiten, mit dem, ob jemand lügt oder nicht, das ist ja eine Fähigkeit, die meisten CIA-Agenten haben und von daher sollten sie da vielleicht nicht zu offen mit umgehen, denn wenn die Organisation merkt, aha, die kann das, was viele CIA-Agenten können, dann würde man, glaube ich, noch skeptischer werden, als man ja sowieso schon gegenüber Kier ist, nachdem sie ja von dem FBI gefangen genommen oder ja gekidnappt, kann man ja nicht sagen, gefangen genommen wurde. Da muss sie dann auf jeden Fall aufpassen, wenn sie das überhaupt so verwendet. Aber es geht ja schon in die Richtung, würde ich sagen. Ja, und gefährlich war ja auch, dass sie einfach mal ein Zitat, ein bekanntes Zitat aus dem CIA-Dienst verwendet hat, das natürlich Wermuth sofort durchschaut hat. Schließlich kommt sie aus den Vereinigten Staaten. Und da hat sie sich natürlich gefragt, ob sie nicht vielleicht von dort kommt. Ja, mit diesem Knock-Knock, oder wie war Mit dem das? Klopfen Ja. am Motorrad hier. Ja, genau. Also die Stimmt. hat das natürlich sofort Genial. durchschaut, verständlicherweise, ja. Ja, Wermut ist ja auch erstaunlich klug. Also neben Gin. Ja, Das also. stimmt. Also zu den Nee, also intelligentesten neben Mitgliedern Gin, zählen wenn ich die. jetzt nachdenken müsste, würde mir jetzt niemand mehr spontan einfallen. Ja. Außer dem Boss persönlich. Ich meine, Chianti Korn sind halt solche Abknaller. Genau, die haben. Tequila ist halt auch stark. Wodka ist auch ein. Ja, kräftiger Mensch, aber Der Mann fürs wirklich schlau Grobe. im Genau, Kopf. so würde ich es aussehen. Also Wodka und Tequila sind mehr so die groben Männer, ne? Ja. Ja, also Tequila war, soll ja auch eine Hühne gewesen sein, wahrscheinlich größer als Gin. Ich weiß gar nicht, wie groß Gin eigentlich ist, aber ein bisschen größer als Wodka und noch größer, Wahrscheinlich größer, ja, ja. und noch größer als Gin. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, ist ja Korn, ne? Der ist ja relativ schlank und groß. Sieht man bei manchen Bildern. Ja, wobei ja Akai und Kerr ja auch was in der Birne haben. Also so ist es ja nicht. Die sind ja auch durchaus Das sehr stimmt. Ja, intelligent, obwohl es ja beide nur gut, Spione Akai würde ich sind jetzt oder nicht bei waren. der. Ja, Akai spielt jetzt auf der anderen Seite und ich glaube auch Pisco hat auch Das stimmt, ja. einiges auf die Beine gestellt, obwohl der ja jetzt nicht mehr am Leben ist. Ein Ja. ja, Und das am Ende ja. ja ziemlich viele Fehler noch begangen hat, ne? Also, Das war schon eigentlich bleiben seltsam, mir die ne? Fehler am meisten in Erinnerung bei ihm jetzt. Ja, das war mehr so der, ja, so ein Wirtschafts-, so ein Geschäftsmagnat, so der Pisco, ne? Der wusste genau, so im Ja. Finanzbereich, so ich habe eine eigene Ja, er war ja auch Automobilfirma, in der ne? Publicity hoch angesehen. Richtig. Ähnlich wie Wermuth, aber eben im anderen Bereich. Er war ja Automobilchef oder was war er? Genau, Ja, Präsident genau. einer Ja. Automobilfirma war der, ne? Ah ja, okay. Ja. Ich habe den Fall erst kürzlich nochmal gelesen. Und Ja. man denkt daher aufgrund seiner Position, er wäre da eben in der Mittelbeschaffung, also dass er die Organisation finanziell Ja, Finanzen. unterstützt, ne? Und vielleicht auch die ein oder anderen Fahrzeuge bereitstellt. Vielleicht kommen ja, vielleicht kommt ja Gins Porsche oder Chiantis Dodge Viper aus seiner Firma. Vielleicht hat er die zur Verfügung gestellt oder aus dem Ausland importiert, ne? Ja, das könnte er natürlich getan Ja, haben. und dann Aber dachte er, auch Pisco, fraglich Gin, ist. alter Kumpel, erinnerst du dich nicht mehr daran, als ich dir den Porsche besorgt hat? Was soll das? Willst du mich wirklich umbringen? Ja. Ja. Aber wir erinnern uns Ja. ja an den Anfang der Serie. Auch Gin und Wodka waren ja oder sind oder waren in der Mittelbeschaffung aktiv, Richtig, in richtig. der Erpressung, ne? Ja, dazu. Sie haben durchaus Wege und Ziele gehabt, was Geld, den japanischen Yen anbelangt. So Ja, war Pisco sicherlich nicht der Einzige. Ja, ich soweit würde ich mich sagen. erinnere, ist das aber auch das einzige Mal, dass Jin irgendwie aktiv Das ist geworden ist. das Also der einzige ist ja Mal, sonst ja. immer mehr so zentral und organisiert das alles und irgendwie so wirklich aktiv irgendwas macht er ja eigentlich gar nicht in letzter Zeit. Also es war ja so der Anfang der Serie, wo sich alles auch entwickelt hat, wo wahrscheinlich Aoyama selbst auch gar nicht mit gerechnet hat, dass die Serie weiterläuft und dass man da Das muss man auch mal irgendwie denken, eine genau. größere Organisation Ja. aufbauen müsste. Von daher muss man da auch ein bisschen Also ich vorsichtig glaube, es sein, war wie es auch so aussieht. geplant, dass Jin wirklich der Boss ist und dass Alucard erst später hinzukam. Ja, man Ja, muss ich ja auch muss glaube sagen, ich das. am Anfang sind ja auch viele Fehler sozusagen eingebaut, auch zum Beispiel im Manga. Da ist ja, glaube ich, soweit ich mich erinnere, Jin als Linkshänder eingeführt worden und später wurde er dann auf einmal Rechtshänder, nach einigen Kapiteln. Also da musste Aoyama auch erstmal in die Findungsphase sozusagen. Das sind ja seine ganzen Anfänge und ja, ist natürlich klar, dass die Ja. Organisation irgendwann größer geworden ist und wahrscheinlich auch noch größer wird. Ich weiß gar nicht, am Anfang dachte er nicht mal an Wermut und als er Nee, nee, Wermut nee, eingeführt hat, dachte nee. er wahrscheinlich noch nicht mal an Bourbon, also. Ja, aber da du es ja schon angesprochen hast, können wir, denke ich, auch gleich mal anfangen, was eigentlich die Organisation so in ja, phasenweise eigentlich so gemacht hat. Und du hast ja den Start gegeben, zu Beginn eben Gin und Wodka, die ja, ja, da genau sozusagen im ersten Kapitel schon aufgetreten haben, wo Philipp auch sagte, da ging es jetzt wirklich los mit dem Apoptoxin 4869. Die waren ja eigentlich an dem schönen Nachmittag, sage ich mal, ich weiß nicht, doch es war ein Nachmittag, glaube ich, da in diesem Tropical Land hieß das, oder Park, wo ja Genau, dann ja. auch Ran und Ja, ja, Shinichi ja. unterwegs waren und eigentlich nur ein nettes Date, denke ich mal, haben wollten, bei der Achterbahn. Und dann steigen ja auch die zwei Herren da ein, Gin und Wodka drängen sich da vor, ne? Hey, Platz da, der Onkel, Platz machen. Wie ging das nochmal? Wobei, das, man muss sagen, die Onkelchen haben Vortritt. Das war aber ziemlich dumm im Nachhinein. Warum, ja. Warum machen die das? Die haben sich ja nur absichtlich auffällig gemacht. Ja, die sind ja hochgefahren, weil ihr Ziel war es ja von ganz oben zu sehen, ob der Typ alleine ist. Da hätte man aber auch eine einzige Fahrt noch warten können. Also, die, ich muss die mal... Die Fahrt dauert ja nicht 20 Minuten. Eine Achterbahnfahrt auf Kosten der Organisation ist auch immer nett, würde ich sagen. Da kann man sich auch mal... Vielleicht wollen die ja noch eine zweite Runde drehen, wer weiß. Ja, genau. Ja, und da haben sie eben von oben festgestellt, da war, schien alles in Ordnung zu sein, doch blöderweise musste ein Kopf direkt vor ihren Augen wegfliegen. Tja, und dann spritzte das Blut und schon war Megure da und dann ging es los mit der Polizei. Drunter und drüber. Ja, und sie dann, waren ja auch sofort verdächtig. Richtig, also. Genau. Ja, aber Shinichi hat sie auch sofort befreit. Da waren sie auch bestimmt auch froh drum. Weil stellt euch vor, er hätte das nicht getan. Und Megure hätte nach den Personalien und nach den Namen von Gin und Wodka gefragt. Ja, ich bin Hans Müller von Film, ne? Und das ist mein Kollege, der Psychiater von Film 4. Wir wissen ja nicht, vielleicht war ja Korn auf einem Gebäude gegenüber und zielte schon auf Megures Kopf, wenn er das tun wollte. Kann ja sein, ne? Also war Korn doch schon von Anfang an geplant, das ist ja seriös. In der Tat, oder? Oder Megure ist ein Organisationsmitglied, das bisher noch nicht enttarnt wurde. Ja, das wäre natürlich der Oberhammer. Wäre doch wirklich so, oder? Wenn mal jemand von das wäre der Mega-Hammer. Das wünsche ich mir mal. Jemand von der Polizei, der mal wirklich so, ne, nach längerer Zeit das war, mal... Das stand ja also Ich glaube sowieso, dass da ja sowieso noch jemand bei der Polizei sein muss. Ja, das stimmt. Also nicht nur beim FBI, sondern auch bei der Polizei also muss ja auch noch jemand sein. Wenn wir schon bei der Polizei ankommen, Wermut hat ja schon mal Akten dort gestohlen. Genau. Denkt ihr, sie hat diese wirklich gestohlen oder geben lassen? Das waren ja die Fälle von Mori, oder? Die alle gestohlen wurden. Genau, mit Mori, die gegen ihn anlaufen sollten. Na, und die hat alle mitgenommen, damit es nicht auffällt, welchen sie interessiert hat. Genau. Genau. Ja. Geniales Vibe. Ja. Das ist sowieso eine der, also finde ich eine der spannendsten Folgen. Ja. Beziehungsweise Kapitel. Mhm. Weil dort sind sie nämlich ganz nah dran. Ja, die waren sehr nah an Mori. Ja, ja und die kommen ja auch näher, öfters dran. Auch später dann nochmal, als Chianti und Korn ja den Typen ausschalten sollten, den mit Kier, wo sie dann am Schuh den Dings entdecken. Ja. Den Peilsender und Jin sofort Ei dahinter vermutet. Ja, weil das genau der gleiche... Und dann später Kokoro Mori, vom gleichen Typ, ne, waren die ja. Genau. Genau. Damals, als diese, genau, mit dem Kaugummi im Auto, ne, richtig, bei Haido City Hotel, ja. Da fand ich das auch interessant, wie dann Wodka dann das Auto durchsucht hat und Jin telefoniert, ne. Ja, also wir waren ja stehen geblieben bei Jin und Wodka und die sind dann eben trotzdem, nachdem der Fall gelöst wurde und sie tatsächlich nicht die Mörder waren, wäre zu offensichtlich, so etwas zu tun, also in der Öffentlichkeit, nicht ihr Stil. Ja, und dann sind sie dann abgehauen, verschwunden, Shinichi Kudo hinterher, lässt Ran Mori zurück und den Rest wissen wir praktisch. Ja, er beobachtet Wodka, also Wodka war alleine ohne Jin, Jin war irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich bei einer Eisdiele schnell, um Eis zu holen für die beiden. Und dann kam er, danach kam er zurück. Ne? Oder und eine Shinichi Popsi. Hat, ja, das kann natürlich sein. Genau, und die hält er nachher an die Backe, oder wie? So. Ja. So, und ja, Wodka erpresst da einen glatzköpfigen, lustigen Geschäftsmann, muss ich sagen, sehr sympathisch. Und, ja, ich meine, er hat zwar böse Geschäfte am Laufen, aber ist lustig. Mit dieser, genau. Sympathisch das, und ja. Das war der Stil damals von Gochou, ja, man kennt man noch von Kaito Kid, ne? Und dann hat er so diese dunkle Sonnenbrille, also alles sehr nicht ernst, also eher so Idioten in Anführungszeichen, die keine Ahnung haben, was sie tun, während Jin natürlich eher der Eiskalte ist. Aber jedenfalls bekommt er seine Diskette, nee, seinen Film wieder, dieses Foto. Film, ja, genau. Das war eine, so eine, ja, Kassette, oder? Das ist eine, ja, so eine kleine Filmdose, Kassette. Ne, oder? Nee, Kassette. Filmdose? Oh, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie sowas, ne, so ein Material, das belegt, dass die Waffen schmuggeln. Uralt, so, ne? Uralt, ja. Hat keiner mehr. Ja, genau, irgendwie so Waffen schmuggeln, dann dafür bekommt er irgendwie so einen netten Koffer mit viel Yen, Geld da drin. Ja, und so ging's dann weiter und dann schlägte ja Jin von hinten Shinichi Kudo nieder. Ja, und da sehen wir dann eben, wie du sagtest, die Mittelbeschaffung, ne? Also da kriegen die gutes Geld fürs Erpressen. Das heißt, also automatisch, Shinichi dass die... sagt ja auch, wie viel Yen das ungefähr sein müssten. Ja, genau, das hat er gesagt. Mindestens bla bla, ich weiß nicht mehr im Kopf, aber das zeigt ja auch, eine Million, die haben durchaus Mittel und Wege gewusst und gekonnt eingesetzt, um diesen Betrag auch herauszukämpfen. Ja, das also, heißt auch, dass die dumm waren sie nicht, oder Gin war nicht dumm. Wodka war halt der, der halt im Notfall raufklopft. Genau, der wollte ja auch schon die Waffe ziehen. Oder ist halt alles ein genialer Trick und Wodka ist halt eigentlich doch gar nicht so dumm, wie er halt immer tut. Genau, diese Theorien gibt's auch, ja. Das stimmt. Wobei ich schon glaube, dass Wodka nicht... ja, also man sieht ja auch im Fall mit der CD, ne, im Bahnhof, er patscht da mit seinen schönen Fingerabdrücken rauf und ja den Zigarettenstummel lässt er auch fallen und erst Jin macht wirklich auf diese Fehler aufmerksam. Ja, ja, also nehmen wir es ihm nicht übel, er hat einfach nicht die Schule besucht oder was auch immer. Also der hat da vielleicht nicht diesen Bildungsgrad. Und Verbrechervisage hat er sowieso, ne? Und Wermut haben. Wermut kam bestimmt aus wohlhabenden Verhältnissen in den Vereinigten Staaten, denke ich mal. Ja, ne? Wahrscheinlich, ja. Und Jin, weiß man ja eh nicht, was mit ihm ist. Das ist auch immer so eine Sache. Jedenfalls vermute ich, aufgrund dieses Deals zu Beginn der Serie, dass die Organisation eben sehr sich sehr gut in der Unterwelt auskennt und wirklich weiß, was da abgeht. Ja. Ja, und somit hat sie wirklich so eine Art Kontrolle auch über die Unterwelt, obwohl sie selber eher im Dunkeln bleibt. Ja. Und andere Kriminelle machen Aber es muss so sein, ja? Ja. Und sie haben wirklich teilweise Hand, Macht über die anderen Kriminellen. Richtig, genau. Sie wissen, was sie machen und wissen, hey, oder haben halt in der ersten Folge, in der ersten Kapitel gesagt, hey, wir erpressen ihn aufgrund der bösen Machenschaften, die wir von ihm wissen. Ja. Ja, das taucht ja auch später nochmal wieder auf mit der Mittelbeschaffung sozusagen, denn Akemi Miyano begeht ja auch noch einige Diebstähle, um irgendwie an Geld zu kommen. Und da sieht man auch, dass die Organisation eben über massenweise Geld verfügen muss, wenn sie eben solche Taten auch vollzieht und eben ganz viel Geld da bunkert, wo auch immer, obwohl sie jetzt alles von Akemi Miyano nicht bekommen haben, aber sie müssen trotzdem Unmengen an Geld besitzen und in letzter Zeit ist ja auch ein Hintergrund, da gab es ja seit Akemi Miyano, glaube ich, gar keine Fälle mehr, wo es um Geld an sich ging, sondern mehr um Apotoxin, um die Software oder um die Wiedererkennung und die Tötung von altbekannten Mitgliedern. Ja. Von daher ist es auch so ein Wandel, der da stattfand, ja. Ja, es könnte noch ein Hinweis sein. Vielleicht haben sie Geld genug für die Programmierung des Programms. Ich glaube, sparen muss man ja immer mal, aber da, da vermute ich schon etwas Näheres, wenn sie auf einmal vom Geld nicht mehr so abhängig werden oder nicht mehr so abhängig sind. Ja, also ich denke, es setzt sich halt vor allem aus zwei Sachen zusammen, der Geldbetrag. Erstmal aus diesen wahrscheinlich schon eher reicheren Mitgliedern wie Pisco und Wermut und halt auch aus diesen Erpressungen. Und ich denke vor allem, dass sie jetzt, da das ja alles weniger geworden ist, wie schon gesagt, wahrscheinlich genug Geld haben, um ihre anderen Ziele jetzt weiter zu verfolgen. Ja, ich bin mir auch sicher, dass die dieses Geld gesammelt haben für eine große Sache. Ich glaube, dass einiges an Mitglieder, vor allem die ganz unten auf der Stufe, also die überhaupt keinen Decknamen bekommen, dass die angeheuert wurden für diese große Sache, für bestimmte Aktionen. Und auch umgebracht. Dass die zum Beispiel nicht von vornherein irgendwie Stammmitglieder waren, sondern einfach nur aufgrund der... Und auch gar nicht werden sollten. Genau, gar nicht werden sollten, sondern direkt ausgeschaltet werden. Genau, das ist ja die große Frage. Besteht da Gefahr, wenn sie zu viel wissen und dann abhauen, dann haben sie wieder das Problem, was sie jetzt mit Shiho Miyano haben und mit, Shuichi Akai und mit Kia hatten. Ja, und diese kleinen Leute sind zum Beispiel Rikumichi Kusuda, die Kundschafter, ne? Die dann sich einfach geschickt werden, aber eigentlich keine Ahnung haben, worum es geht, einfach nur ihr Geld bekommen, kassieren und einfach mal ein paar Nächte in einem Krankenhaus verbringen und ihre Kaffeedosen trinken und dabei den Kopf ganz nach hinten neigen und auffliegen und danach ermordet werden oder sich selbst erschießen müssen. Ja. Wobei es da eine Ausnahme gibt, nämlich Elena und Atsushi Miyano, die beide ja bisher über keinen offiziellen Decknamen verfügen. Und wenn das so sein sollte, wie du gerade beschrieben hast, müssten die beiden auch einen Decknamen damals gehabt haben. Vielleicht haben die einen Hinweis auf den Organisationsboss oder sonst was. Bekannt ist ja noch nichts. Oder sie waren eben ganz unten, was ich nicht glaube. Also sie waren da schon fest mit drin. Nein. Von daher müssten sie eigentlich auch einen Decknamen gehabt haben, schätze ich mal. Das stimmt. Und Sherry müsste eigentlich auch wissen, wie die Eltern, welchen Decknamen die Eltern haben. Genau, weil sonst müsste sie es eigentlich auch sagen. Wobei Sherry natürlich oder Aihaibara nicht unbedingt immer alles verrät. Aus guten Gründen. Ja, wir waren... unterbreche ich jetzt gerade zu sehr. Wir waren ja bei Gin und Wodka. Und danach hatten sie ja noch den Auftritt in diesem Zug, ne, mit der Bombe. Ja. Im Manga, im Anime nicht. Da waren es zwei andere Herren, die sofort festgenommen wurden. Ja, sehr nett. Die Pappnasen. So, und dann hatte Gin und Wodka, ja, die Bombe, ja, die explodierte dann einfach in der Luft neben diesem Zug. Welchen Sinn hatte das eigentlich? Ja, gute Frage. Ja, man weiß ja nicht, wer in dem Zug alles war. Ich vermute, es gab... Ach so, ja, stimmt. Richtig, es da ging ja um einen Koffertausch. Ja, diese Partnerin war da, die sollte sterben, genau. Genau, unter anderem, also ich denke aber nicht, dass es nur um den Partner ging, weil dann hätte man den auch woanders ermorden können. Ja, es sterben ja zahlreiche Kontakt... auf dem Heimweg überfallen können. Es sterben ja zahlreiche Kontaktpersonen der Organisation, also alle, die da irgendwie mit involviert sind, die sterben ja mehr oder weniger. In der ersten Episode war es nicht so, aber sonst ist eigentlich kaum jemand da, der irgendwie mit Organisationen da Informationen rausschleusen kann sozusagen. Ja, dummerweise hat die Frau gesagt, ich kannte die Herren eigentlich nur flüchtig und ich habe nur Geschäfte mit denen gemacht. Also das war dumm, dass sie leider nichts wusste und die hatte denen irgendwie so wertvolle Goldunterlagen irgendwie verkauft oder ich weiß nicht, oder gekauft, ich weiß es nicht. Ich glaube, die hat irgendwas verkauft, die Organisation interessiert war und bekam dafür einen vermeintlichen Koffer mit Geld und stattdessen eine Bombe drin. Also anscheinend haben die sich da wieder auch für etwas Finanzielles haben die sich wieder interessiert, also Gold. Ja. Und da stand ja am Anfang wirklich im Vordergrund, also das war ja wirklich das Hauptaugenmerk damals. Also halten wir fest, Gin und Wodka, finanzielle Beschaffung zu Beginn der Serie, ja. So war das ja, in der Regel. Ja, und danach ging es dann ja weiter mit der Software sozusagen. Das war ja der nächste Part dann sozusagen mit Itakura. Ja. Soweit ich mich erinnere, wo es dann mit Tequila auch darum ging, da irgendwie an Informationen zu kommen mit Mantendo, mit also der Software, mit der Diskette. Hatten ja nicht nur Tequila Kontakt, sondern auch Wermut. Also ja, bei Tequila, Itakura fiel ja auf, von wegen Stifte verrückt und bla bla bla. Hast du nicht gesehen? Und dann hat er gesagt, wurde angerufen von einer Frauenstimme oder von einer Frau, die ihm auf Englisch da zugetreut hat. Ja. Genau. Und sehr, wie nennt sich das, herrisch klangen, sagte er in seinem Tagebuch. Stimmt. So eine Dame oder irgendwas, ne? Erinnerte auch ein bisschen an Eri Kisaki, ne? Wie die, wie nennt sich die Frau nochmal im Gerichtssaal, die Königin oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißt, aber die aus den Gerichtsfehlern, da hatten wir auch einen Podcast schon zugemacht. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Da gab es ja noch in einem Film im fünften Countdown, ja, Yoshiaki Hara, ne? Der auch im Bereich ein Softwareprogrammierer war. Und bei diesen Twin Towers, den fiktiven Twin Towers, übrigens kurz bevor die wirklichen tatsächlich eingestürzt sind, kam der Film heraus. War interessant. Ja, da hatte mysteriös. Ja... Das ist mysteriös, ne? Ja. So, Yoshiaki Hara, ja genau, der war ja bekannt, hatte dort irgendwie auf so einer Etage, die eigene Firma hatte ja da den Sitz. Und der hat ja da auch... Wobei ich denen jetzt nicht wirklich eine Bedeutung zusprechen würde. Nee, aber also interessant war jedenfalls, dass er so ein Programm entwickelt hat, hat man ja in dem Film gesehen, wo dann der Alterungsprozess eben auch dargestellt werden konnte, ne? Wo die dann, wie die Kinder, Sonoko Iran und sowas, und die Kinder älter aussehen in 10 Jahren. Und später stellt sich eben heraus, dass er etwas mit der Organisation zu tun hat. Und in seiner Wohnung war das doch ermordet wird, ne? Weil man da auch wieder vorsichtig sein muss. Also Filme sind ja generell nichts mit der Haupthandlung zu verbinden, genauso wie die Short-Story-Bände und sonst was. Aber trotzdem natürlich ein Hinweis, Aoyama wird auf jeden Fall seine Finger im Spiel gehabt haben und beobachtet haben, was die Produzenten da machen. Und wenn wenn das nicht nach ihm gelaufen wäre, hätte er auch eingegriffen, da bin ich mir sicher. Und von daher kann man da schon ein bisschen was draus schließen, aber nicht jetzt generell sagen, dass es mit der Haupthandlung in Verbindung steht. Also ein Organisationsmitglied in einem Film, der abgöttisch My Little Pony liebt, hätten die, glaube ich, eher nicht zugelassen. Also er schaut da schon drauf, was da jetzt getan wird, was die vorhaben und was dann letzten Endes auch im Film vorkommt. Aber der Hara war auch ziemlich schlau, ne? Also der hatte ja mit einer Todesnachricht mit diesem Messer oder irgendwie so, mit dem er erstochen wurde oder was das war, oder mit der Gabel oder gezeigt, ne? Und dann konnte Conan rausfinden, wer das war. Und auch diese Anrufbeantworter waren ein bisschen auch unvorsichtig, ne? Mit diesem Apartment, also wo Wodka drauf gesprochen hat oder so, ne? Kann man ja auch gut mit Irish vergleichen, der war ja auch ziemlich schlau, ist dann auch gestorben. Also die Organisationsmitglieder, die in den Film auftauchen, die müssen ja zwangsweise sterben. Es sei denn, man baut ihn noch in die Haupthandlung wieder mit ein. Das wäre allerdings auch wieder ein bisschen komisch, wenn man dann die Filmhandlung als Original sozusagen auch ansehen müsste eigentlich, mehr oder weniger. Naja. Ja. Tja, vielleicht, interessant vielleicht ließ sich ja Gosho Aoyama doch ein bisschen inspirieren, oder ja, oder der Film, Irish, die Filmeproduzenten ließen sich einfach von Bourbon irgendwie inspirieren, dachten sich, machen wir doch einfach einen, der irgendwie auch ein neues Mitglied und nennen ihn einfach mal Irish. Das so könnte vielleicht der nächste Bourbon auch sein oder so. Ja, also leider ist es nun mal so, dass Tequila dann in diesem Nintendo-Gebäude oder in dem Treffen stirbt, ne? Richtig. Das ist auch irgendwie bewusst gemacht, wobei Tequila fände ich doch schon interessant, hätte man ihn noch ein bisschen am Leben gelassen, aber der sollte wohl sterben, damit Conan nicht herausfindet, wo er herkommt und alles bla bla bla. Naja, ja. Er war ja kurz davor, ne? Ja. Conan hatte schon herausgefunden, wo die sich treffen, und er war ja schon da im Prinzip. Und bumm, ging die Bombe hoch. Also genau, wie gingen seine letzten Worte? Hm, was ist das denn? Ist ja offen. Genau. Ja. Ja, gleiches war ja auch bei Itakura, wo er ja eigentlich dicht dran war und dann war auf einmal tot. Das ist natürlich auch, Pech, muss man so sagen. Also, er ist wirklich manchmal dicht dran und dann passiert irgendwas. Ist natürlich Absicht von Aoyama, dass er ja nicht zu viel am Preis gibt. Itakura ist ja durch einen normalen Mord sozusagen gestorben. Ja, das war auch ein bisschen zu viel des Guten, dass einfach mal Itakura ermordet wird von diesem einen. Ja, man weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er ist ermordet worden mit dem Go-Brett. Ja, von diesem mit dem langen Haar, ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Langhaar, er ist tot, das ist schade, aber... Hm. Und interessant finde ich ja auch, dass Conan danach herausfindet von Nintendo, von dem Typen, der eigentlich die Bombe gelegt hat oder so, oder dem die Bombe galt, und der mit Tequila irgendwie was zusammen machen wollte oder so, ein Geschäft machen wollte, dass die sich in einem Gebäude getroffen haben, Achtung, dass sich das Big Black Gebäude nennt. Und da gingen die in ein Café hoch, also da haben die sich in so einem Café oben getroffen, das kurz danach ganz am Ende auch explodiert. Das finde ich obermysteriös und interessant, muss ich sagen. Dass man ein bisschen weiß, wo die Leute sich so treffen. Ne? Ja. Ein Big Black Gebäude ist natürlich ein bisschen scherzhaft, ne? War ja auch in der Anfangszeit von Conan und von daher, da ging es ja noch ein bisschen offen. Wobei, da war ja auch schon Wermut da, also da ging es schon ein bisschen mehr zur Sache, ne? Da gab es Wermut schon. Ja, das war doch also danach mit der erst, oder? Oder Moment, jetzt bin ich, genau, jetzt der sind ist erst wir noch bei Pisco dazu gekommen. Ja, genau. Ja, Pisco geht ja in eine andere Richtung wieder. Der hatten wir gerade eben schon besprochen und der ist ja auch von Jin umgebracht worden, nachdem er da von Wermut noch gedeckt wurde und genau, zuvor hatte noch mal ein Politiker umgebracht, diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, Numaguchi, nein. Der ist anders. Ich komme nicht auf den Namen. Der war ja auch im Blickwinkel auf dieser Veranstaltung und wurde vom Kronleuchter erschlagen. Tja, was hatte er wohl zu tun? Er war anscheinend korrupt oder wurde wahrscheinlich von der Organisation bestochen, irgendwas zu tun? Man weiß es nicht. Wichtig ist aber auch hier, dass zum Beispiel Wermut dann wieder so undercover, sage ich mal, auftaucht und dann versucht, Organisationsmitglieder zu decken, zu unterstützen. Also, dass die Organisation dann nicht immer ganz einzeln mit den Abteilungen agiert, das hatten wir auch vorhin schon gesagt, sondern dass sie da auch ein bisschen interagieren und zusammenarbeiten, versuchen, gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Ja, und das ist dann, macht dann sowas dann natürlich auch aus, das wird dann auch immer schwieriger, was rauszufinden, wenn die alle gegenseitig sich decken und zusammenarbeiten. Aber nach Piscos Tod ist mir aufgefallen, reden die Mitglieder, zum Beispiel Jin und Wermut, eher abwertend gegenüber Pisco. Zum Beispiel sagt Wermut, ach, der Alte, endlich sind wir den los, er hat die Eno gestört oder irgendwie so etwas in diese Richtung, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann zündet sie sich ihre Zigarette in Jins Porsche auf der Rückbank an. Ja, da kommt ja auch dann nochmal Pianti, die ja Wermut dafür hasst, dass sie Pisco ausgenutzt haben soll. Nee, das war was anderes. Oh, was? Calvados war das bei dem Fall mit Joe am Hafen. Ja. Oh, Mensch. Weil Calvados ja angeblich in Wermut verliebt war. Calvados, ja. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht hatte ja Pisco auch mal ein Date mit Chianti oder was auch immer. Ne? Bei Pisco ist es ja auch so, glaube ich, zum ersten Mal, dass die Organisation sich selber praktisch der Mitglieder entledigt, die überdrüssig geworden sind. Sei es, weil Pisco unvorsichtig geworden ist oder weil er halt einfach zu gefährlich geworden ist für die Organisation selber. Bei Tequila, da war es ja eher ein Versehen, oder? Dass der gestorben ist. Ja, das klar, ist ja... Also von Aoyama nicht, aber von der Organisation selber natürlich, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass Wodka ein bisschen dem Tod Tequilas nachgetrauert hat, oder? Die sind doch so sehr ähnlich, ne? Mit ihrer Krawatte, ne? Und dem Hut. Ja, ich denke mal, wenn Wodka sterben würde, würde auch niemand hinterher trauern. Vielleicht ein Mann weniger, der irgendwo hin und her fährt und so weiter. Aber so wichtig ist es nun auch nicht. Also es gibt ein paar zentrale Mitglieder und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger uninteressant. Man kann ja praktisch schon fragen, warum Wodka überhaupt einen Decknamen hat, so unwichtig wie er ist. Naja, nee, Moment mal. Er ist zwar blöd, aber er kann nicht so schlecht sein, denn er fährt gut Motorrad. Er nennt ja Jin auch Bruder. Ja, also genau, Aniki. Ja, Bruder, ja, also und wenn er von Jin, der Bruder, also wenn er sich als Bruder von Jin sieht, dann, und Jin ist toleriert, dann kann er gar kein so ein schlechtes Mitglied sein. Blöd, ja, aber nicht es gibt ja, unbedingt schlecht. Es gibt ja die Theorien, dass Wodka und Jin aus dem gleichen Elendsviertel Tokios aufgenommen wurden von Anokata. Ja. Und dann als Kinder eben sich so gut kannten, kann ja sein. Oder sie sind einfach so ein Doppelpaar, vielleicht verstehen sie sich gut, weil Wodka meistens einfach der Dumme ist und Jin seine Intelligenz ausleben kann und die Befehle erteilen kann, was ihm sehr nützlich ist. Und Wodka in der Rehe alles gut aufnimmt, still ist und einfach sich beide sehr gut verstehen. Deswegen laufen die auch gern zusammen herum, wahrscheinlich. Man muss aber sagen, später taucht er zum Beispiel auch selten auf, genauso wie auch Jin und... Ja, aber zum Beispiel mit Jody und Wermut, da war er auch schon, oder war ja Jin eigentlich auch mehr oder weniger gar nicht dabei, nur in seinem Auto und Wodka eben auf dem Schiff, wo Heiji, beziehungsweise ja, also der Shinichi, Heiji waren. Ich glaube, da war, wer war denn da noch? Yukiko war da, glaube ich, auch, aber das ist ja hier uninteressant. Da ging es ja vor allem jetzt um Wermut und Wermut trat dann stärker in den Vordergrund, tut sie ja aktuell immer noch, mehr oder weniger. Ja, und die hatte so einen Typen angeheuert, jemanden umzubringen. Dafür hat sie ihn erpresst, diesen Werwolfstypen, ne? Da hat sie dem irgendwie geschickt, ich weiß alles über die Familie, erledige das. Die haben sich irgendwie über ein Forum kennengelernt, über so ein Mörderforum oder was das auch war, ne? Stimmt, ja. Genau, und da hat sie ihm diese ganzen Sachen zugesandt. Die ist natürlich auch eben genial in Informationsbeschaffung und konnte ihn so gut erpressen. Ja, und ihm die Befehle erteilen und konnte das alles auch abhören, ne? Eigentlich, also Conan und Yukiko haben natürlich, einerseits waren die an diesem Hafen, andererseits hatten die eben mit den Kopfhörern abgehört, was auf diesem Schiff alles so abging, ne? Ja, und der Mörder am Ende auf diesem Schiff gesteht ja, alles habe ich nur wegen diesem Wermut oder was das auch war, der, so heißt der, gemacht, ne? Ja, aber damit kann die Polizei nun mal leider nicht viel anfangen, ja. Ja, aber Wodka war ja auch hier auf dem Schiff dabei selber, weswegen ich sagen würde, ich traue ihm noch eine größere Involvierung zu. In dem Fall. Also einfach nur hingehen und gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob... es klingt nach Wodka, aber ob das schon alles war... Ja, bei der Konfrontation zwischen Jody und Wermut kommt es ja auch zum Wiedersehen mit Akai und dann tritt ja auch noch Kier auf, also es geht ja alles, man muss sagen, fast Schlag auf Schlag, obwohl es ist ja nicht so gewesen, dass die direkt hintereinander aufgetreten sind, es gab ja schon eine große Lücke dazwischen, aber nach dem Zusammentreffen zwischen Jody und Wermut war natürlich die Frage, was denn da jetzt als nächstes kommen sollte, es war ja praktisch gar nichts mehr, also nicht mehr wirklich offen, nachdem dann Kier das erste Mal aufgetreten ist und gleich gefangen genommen wurde, sage ich mal, wie ich das vorhin ja schon sagte, hatte man ja praktisch immer was, wo man irgendwas hatte, wo man drauf aufbauen konnte, wo Aoyama weitermachen konnte. Man hat mal ins Krankenhaus geschaltet zwischendurch, hat mal Kier gesehen, da haben die sich gefragt, wann wacht die jetzt auf? Da hat man immer so ein bisschen, überlegt. Ist ja aktuell wie bei Bourbon, dass man die ganze Zeit fragt, wann tritt er auf, was ist jetzt hier los, dies und das. Das gab's ja damals bei Jody und Wermut eigentlich in dem Sinne nicht so wirklich. Ja, und richtig, ja. Wermut hat zum Beispiel an diesem Zusammentreffen mit Jody mit Calvados zusammengearbeitet, beziehungsweise ihn engagiert, weil ja passte ganz gut an ihr. Calvados hatte anscheinend einen Gefallen daran, mit Wermut zu arbeiten. Er mochte sie angeblich, oder so jetzt steht es zumindest irgendwie. Und sie soll es ja ausgenutzt haben, laut Chianti, wie wir es gesagt haben, oder Korn. Und deswegen, da das ja alle Scharfschützen sind, mögen die sie jetzt nicht, ne? Also Wermut wird Calvados nicht nur genommen haben, weil er sie mag oder weil irgendwie eine Sympathie besteht. Er ist ja auch sehr versiert im Gebrauch von Waffen. Ja, man muss eigentlich sagen, so gut kann der nicht sein, wenn er noch nicht mal ran im Laufen trifft. Das stimmt. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren von Aoyama-Seiten aus. Ran darf er nicht sterben. Ran ist ja die Akemi Miyano für Ei sozusagen. Hat man ja in dem Fall auch deutlich gesehen. Ja. Allerdings hätte er sie wenigstens im Bein getroffen. Streifen oder am genau, Bein, könnte ja, sie oder noch im letzten Moment auf Ei springen und die Sache wäre erledigt. Ja. Dann hätte er sie wenigstens getroffen, ne? Ja, muss aber dramatisch sein, ja. Letztlich hatte er auch viele Waffen bei sich gehabt und hat sich dann noch mit einer Pistole erschossen, die ja, Shuichi Akai übersehen hat, ne? Richtig, Shuichi Akai hat die übersehen. Tja. Ein offizielles laufen, Bild, ne? Von Calvados gab es ja auch nie, also Calvados war nie wirklich zu sehen, ist immer nur ich die Frage. Ich bin mir sicher, Aoyama wollte sich einfach sparen, ein neues Gesicht dafür zu entwickeln, nur weil er einmal Auftritt hatte, sich einfach gespart, wahrscheinlich, ne? Ja, wobei bei den zahlreichen Gesichtern, die bisher aufgetreten sind im Manga oder auch in der gesamten Serie. Verblüffend, ne? Ja, das ist schon, die ähneln sich natürlich mittlerweile auch alle, aber hätte man ihm hätte doch sich das auch ein Gesicht ausdenken können. Er hätte Calvados Gesicht von vom Filler-Charakter Fox geben können, ja, wenn ihr wisst, wen ich meine. Ah, ja. Fox, na klar. Das wäre doch gut, oder? Ich meine, der hat so ein gutes... Du bist Fox! Der hat ein passendes Gesicht. Ich glaube, ne? Vor allem Calvados hat halt eins gehabt, das war absolute Gehorsam. Darum hat Wermut ihn auch mitgenommen, weil zum Beispiel Korn, glaube ich, hätte sich nicht erschossen. Und Calvados hat es halt einfach getan. Ja, ich glaube, bei Korn ist es auch so eine Sache, dass der vielleicht stärker mit Jin zusammenarbeitet und Chianti ja auch. Und Calvados geht vielleicht mehr in die Richtung Wermut, dass die ein bisschen stärker zusammenarbeiten. Also das gibt schon eine Lagerbildung, würde ich sagen, in der Organisation. Das kann man schon so sehen. Ja, klar, das sieht man auch sehr deutlich, weil Chianti ja auf Wermut gar nicht gut zu sprechen ist. Nicht zuletzt aufgrund von Calvados. Und das zeigt ja, sie sind zwar eine Organisation, können aber durchaus durch geschickte Gruppierungen und ja kleinere Grüppchenbildungen durchaus ja unabhängiger voneinander arbeiten. Also ich denke, Chianti und Wermut würden niemals beide in einer einzelnen Gruppe arbeiten. Und wobei sie das ja schon gemacht haben in dem Fall mit Kehr, wo sie ja ins Koma fällt. Ja. Aber das war ja auch mehr oder das weniger eine Großaktion sozusagen. Genau. Also das war ja da nicht waren ja alle nicht einzeln. Richtig. Daher. Ja, genau. Genau, das war auf direkten Befehl von Anokata auch alles inszeniert quasi, ne? Und Jin hat das organisiert. Ja, und ansonsten wäre dann wahrscheinlich hier Wermut und Chianti ist ja auch so eine Art Zickenkrieg, könnte man sagen, ne? Also Chianti sagt dann am Ende, Wermut bittet sie freundlichst darum, wenn irgendwas schief läuft, bitte ich dich darum, mich erbarmungsvoll mitten ins Gesicht ja. zu erschießen, ne? Mhm. Ja. Man muss aber sagen, diese Großaktionen, die treten ja immer häufiger auf. Also nicht nur bei Kier dann eben gefangen genommen wird, sondern auch wo sie befreit wird, da sind ja auch praktisch alle mit dabei. Und auch als es dann im Kaufhaus das Zusammentreffen gab, da waren ja auch alle fast vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob da jemand das gefehlt hat. Das finde ich auch immer blöd. Die vernachlässigen ihre frühere Haltung. Auf einmal stehen alle da, alle in diesem Auto, das mittlerweile jeder kennt, jeder erkennen kann, auf dem Dach, anstatt sich da hinzulegen, stehen sie schön, winken noch runter, keine Ahnung, also hallo. Ja, da sind doch die Passanten schon, die drehen da einen Film. Eben, das ist es ja. Ja, genau. Drehen die einen Film, ja hallo, also ich meine, wo ist die Organisation hin? Tja, und es dann... Dann lächelt noch der Mann ins Visier von Chianti. Die werden immer fahrlässiger, genau. Der Mann lächelt rein und man muss sagen, es wird immer mehr bekannt. Vom Café sieht auch der Subaru Kiane rüber, ne? Ja, genau, der darf heute im Podcast auch nicht fehlen. Ja, Philipp, ich habe mich schon gewundert. Ja, den lasse ich noch immer lieber raus hier, also noch ist er ja nicht so damit involviert. Aber was auch noch wichtig ist, die Organisation gibt ja immer mehr bekannt sozusagen, es wird immer mehr veröffentlicht sozusagen, genauso wie Conan ja auch mit Nanatsu no Ko einen weiteren großen Hinweis gefunden hat auf den Boss der Organisation. Ist ja von Hara darauf aufmerksam gemacht worden. Ja. War das Hara? Hara war doch der Software-Programmierer. Hara war der aus der Organisation, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Er hat auf jeden Fall ein Kinderlied gefunden, das auf die E-Mail-Adresse oder Handynummer oder was auch immer des Bosses schließen lässt. Und das finde ich auch schön, dass man da irgendwie so Anhaltspunkte bekommt, wie das weitergehen könnte. Also hat man auch jetzt praktisch so einen Punkt, den man noch hätte ausbauen können, was Aoyama noch nicht gemacht hat. Aber man hat immer noch so einen Anhaltspunkt, wie es ihn eben bei Jody und Wermut nicht gab, was ich ja schon sagte. Ich denke, das wird noch ausgebaut, denn Conan war ja schon, also... Ohne Ei hätte er die, wie sagst du so schön, die Schatulle der Pandora geöffnet. Ja. Und ja, sofort da, keine Ahnung, geschrieben, anrufen, gib mir die Pillen, ich will wieder groß werden. So. Man muss sagen, er ist da ein bisschen unvorsichtig, also ohne Ei wäre vielleicht schon längst irgendwo anders gelandet. Ja. Gut, dass er sich aus dem Bus gerettet hat, muss man dazu sagen. Ansonsten hätte er vielleicht schon sich mit dem Boss angelegt und wäre wahrscheinlich da auch gestorben, muss man sagen. Also ja, er wäre taufen kann wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, durchaus. Ach ja, und der Charakter hieß Hagar, ja. Hagar. Also nur ein G, ja. H-A-G-A, das war doch ja. Die Tonleiter, oder? Also H ist ja, ja. Ich weiß nicht, ob das... H-A-G-H. Bestimmt haben ich da glaub, noch vielleicht das extra gemacht, ja. Diesen Namen. Jedenfalls wissen wir auch, dass der Boss, oder zumindest diese Leitung, zu denen alle Nachrichten hingehen, dieser Wohnsitz, ja irgendwo in Tottori liegt, also im Westen Japans, also Nordwesten Japans. Nicht ganz unten bei Osaka, sondern ein bisschen nördlicher. Also da, wo Aoyama herkommt, geboren ist. Ja, mhm. Und wo auch die Stadt von Konnen da ist irgendwo, ne, so eine kleine Stadt, in der er geboren ist. Da gibt es ja diese Konnen-Figuren. Ach, die mit der Brücke da? Ja, genau. Ja, es treten ja auch in Konnen zahlreiche andere Städte häufiger auf. Zum Beispiel in Verbindung mit dem Zug. Da sind sie an einer bestimmten Station ausgestiegen, Gin und Wodka. Also im Manga-Original. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt genau hieß. Ich glaube, irgendwas mit N. Ich glaube, das war Nagasaki. Da bin ich mir, glaube ich, so ziemlich sicher. Ja, das glaube ich nicht. Aber ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr auffällig, denn das taucht später auch noch ein paar Mal im Manga auf. Ich weiß nicht mehr, an welchen Stellen, aber diese Stadt wird häufiger genannt. Und von daher kann man auf jeden Fall darauf schließen, dass die Organisation nicht nur in Tokio aktiv ist, sondern auch hier und da und überall. Und vielleicht sogar international. Das ist ja noch das also, Große, was auch noch so nicht nur in Tokio aktiv ist. Ich denke, das war schon sehr lange klar. Nicht seit Kapitel 1, da wusste man noch nichts. Aber okay, das stimmt. Es ist schon ein bisschen seit Wermut bestimmt. Also da müsste eigentlich klar geworden sein. Ein Kronleuchter aufgehen, ne? Ja, Umen, das kann nur irgendwo aus Amerika kommen. So bescheuert sind nur die Amerikaner, Entschuldigung. Ja, aber ist ja klar, weil seit das FBI aufgetreten ist und auch Wermut ist ja klar, dass sie in den USA schon mal irgendwas getan haben müssen, weil sonst wäre das FBI nicht auf sie aufmerksam geworden. Und außerdem glaube ich, was in dem Zusammenhang ist, dass jetzt alle wieder immer kompakt an einem Fall arbeiten und alle auch immer wieder kommen, dass sie sich praktisch jetzt von den USA und von allen Teilen jetzt eher so zusammenrotten, sage ich jetzt mal, die Organisation, um vielleicht jetzt halt irgendein großes Ding zu starten. Das kann gut möglich sein, ja, das ist eine gute Theorie. Dann stellt sich aber die Frage, was haben diese bestimmten Organisationsmitglieder im Ausland weiß man getan. Nicht. Also bei Wermut weiß man, sie war ja Schauspielerin. Geld und beschafft. Gemacht. Gut, Wermut Geld. Die hat Geld verdient, ohne Ende, ja klar. Vielleicht auch Bekanntheit aber irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch noch einen Punkt gibt. Es gibt ja zum Beispiel Pisco war ja auch als offizieller Automobiltyp da aktiv. Die hatten ja alle irgendwie so bestimmte Funktionen damals noch. Von vielleicht ist es ja irgendwie, dass man da in der Wirtschaft auch Kontakte knüpft, bekannt ist und der eventuell Druck ausüben kann, auch auf die Politik. Oh. Ist auch ein Ansatzpunkt, also. Also Lobbyisten. Ja, wer das weiß. Was ist los? Ja, würde auch meine ganz gut dazu passen, da sie ja auch Politiker umbringen. Ja, also es passt irgendwie alles schon teilweise zusammen. Sind nur die Fragen, wo die, also ein paar Stellen sind noch ungeklärt und da müsste man dann sehen, was sie jetzt genau damit bezwecken, mit der Software, mit dem Apoptoxin, was das überhaupt soll, wahrscheinlich auch zur Beseitigung von unerwünschten Personen und vielleicht auch für Wermut selber entwickelt. Übrigens, ja. Wo Gin und Wodka aussteigen in ihrem zweiten Auftritt, also mit dem Zug, ist es Nagoya. Nagoya, ja, nicht Nagasaki, knapp daneben. Knapp daneben, schade, ne? Also nicht geografisch, aber vom Namen her, ja. Okay, gut, dann habt ihr heute einen groben Überblick bekommen, was in der Organisation so vor sich geht, welche Abteilungen es gibt, also Giftentwicklung, Softwareentwicklung, Wiedererkennung, Mord oder Geldangelegenheiten oder einiges ist ja auch noch ungeklärt. Und ja, dann sind wir noch die ganzen Auftritte mal kurz durchgegangen und haben darüber spekuliert, was die Organisation so als Ziel haben könnte, zum Beispiel mit dem Hackangriff auf ganz Japan, auf Politiker, auf sonstige Institutionen. Und da wollen wir natürlich gerne mal wissen, was denn eure Meinung zu diesem Thema ist. Also wenn ihr mit uns diskutieren möchtet, was die Organisation als Ziel haben könnte, am Ende vielleicht als großes Abschlussziel sozusagen, dass sie, wenn sie sich jetzt, wie Benjamin ja sagte, alle zusammenrotten, was sie dann als Ziel haben könnten, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und dann diskutieren wir auch dort gerne mit euch. Ihr könnt auch dort gerne Feedback hinterlassen, wie ihr den Podcast fandet, ob ihr häufiger mal solche lockeren oder lockereren Diskussionsrunden ohne festen Bezug zu einem Manga-Band haben wollt. Ja, ansonsten empfehle ich noch die ganzen Themen- und News-Podcasts, die eben sonst so erscheinen. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, twitter.com/connennews. Ihr kennt das Ganze, facebook.com/connennews sind wir zu finden. Auf YouTube als youtube.com/connennews. Auf iTunes könnt ihr uns auch gerne abonnieren als Connencast. Da könnt ihr uns auch gerne Kommentare schreiben und uns bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Und wir können leider nicht auf Kommentare eingehen, aber wir können dann, wenn ihr uns die per E-Mail schickt, im Blog schreibt, in den Schreikasten, da können wir die gerne beantworten. Also detektivkonne-news.com, da könnt ihr gerne alles hinterlassen, was ihr hinterlassen wollt. Und in diesem Sinne sage ich auch tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Dankeschön auch von mir. Tschüss. Ja, man sieht sich dann demnächst und ich hinterlasse hier noch meinen Beitrag. Und zwar denke ich, dass aufgrund der Tatsache, dass Ai Haibara in einer Arzneimittelfirma untergebracht wurde, dass vielleicht Anokata doch etwas in der Medizin zu tun hat und da irgendwie eingeschleust ist und seine, als vielleicht ein Arzt ist und da seine Machenschaften dann durchzieht mit seiner Organisation. Ja, noch ein neuer Ansatz. Könnt ihr gerne in den Kommentaren mit uns diskutieren. Wir haben leider nicht genug Zeit hier im Podcast, genau, um alles genau abzugrasen, aber es gibt auf jeden Fall genug, worüber man eigentlich sprechen könnte und sollte und müsste. Richtig. Also, dann bis in den Kommentaren. Tschüss, ciao. Nochmal. So, jetzt wird auf Stopp gedrückt, richtig? Ja, Clemens, ich wollte gerade fragen, was wir jetzt machen. Ja, Stopp drücken, ne? Die kann wirklich hier ihre Finger da ziehen, ne? Und was sage ich da, Finger? Wie die Eltern, welchen Decknamen die Eltern hatten. So. Ich glaube irgendwas mit N. Ich glaube, das war Nagasaki. Da bin ich mir, glaube ich, so ziemlich sicher. Übrigens, wo Gin und Wodka aussteigen, ist es Nagoya. Wie gingen seine letzten Worte? Was ist das denn? Ist ja offen. Pff.